Schluss. Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch, Sie, im Namen der MASCH Hamburg und der WI Hannover zu dieser Veranstaltung mit dem Namen Aufhebung des Kapitalismus, die Ökonomie einer Übergangsgesellschaft. Wir hatten gestern das Vergnügen, schon ein Thema durchzuarbeiten und war die Frage Scheitern des realen Sozialismus, und heute beschäftigen wir uns mit dem Themenblock Ökonomie der Übergangsgesellschaften in zwei Teilen, einen Vormittag, einen Nachmittag und dann noch Anknüpfungspunkte Transformation. Erstmal gratuliere ich euch, dass ihr so früh aufgestanden seid und ganz tapfer schon hier anwesend. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir versprechen ausreichend Substanz. Einige organisatorische Informationen vorweg. Die Referentinnen und Referenten aktuell sind hier nochmal angegeben, was sich da etwas geändert hat. Die Referentinnen und Referenten haben maximal 30 Minuten Zeit, ihr Thema darzustellen, und dann gibt es eine Debatte. In der Debatte ist die Möglichkeit, übers Mikrofon sich darzustellen, Fragen zu stellen. Und das Zweite ist, wir haben ein Catering vorbereitet, das ist dort oben. Es gibt auch eine Mittagssuppe, die da genommen werden kann. Hier auf der anderen Seite sind die Büchertische. Es kann sein, dass da heute Mittag noch etwas mehr dazukommen wird. Die Toiletten der Damen sind hier rechts runter und die für die Herren sind übers Foyer rechts hoch. Also etwas komplizierter, aber es geht. Und da hinten links gibt es auch eine Möglichkeit. Die Referenten, Referentin haben wir gefragt, jetzt auch, ob wir das aufzeichnen dürfen. Wir zeichnen das also auf und es wird dann irgendwann auch eine, möglicherweise eine Veröffentlichung geben. Wir zeichnen die Debatte nicht auf. Dann kommen wir zum ersten Referenten. Wir begrüßen Peter Fleißner aus Wien. Er war Professor für Sozialkybernetik an der TU Wien. Seine Arbeitsgebiete waren Arbeitswerttheorie, mathematische Simulationsmodelle, und er ist Vorsitzender von Transform Austria. Auf geht's. Ich danke schön für die freundliche Begrüßung und bin sehr froh, dass ich hier eingeladen wurde. Ich habe in meiner Rolle als marxistisch inspirierter Wissenschaftler irgendwie eine Außenseiterposition, nicht nur in Österreich, weil ich versuche, die marxistischen Konzepte mit empirischen Fragen zu verbinden und zu fragen, wie weit Marx mit seiner Theorie auf den heutigen Kapitalismus anwendbar ist. Und insofern bitte ich um Vergebung, wenn die Wortwahl etwas anders ausfällt, als es zum Beispiel in der gestrigen Diskussion zu hören war. Und außerdem habe ich den Eindruck, die Arbeiterbewegung hat sich von einem weiteren Dogma verabschiedet, nachdem ich gehört habe, wir sind schon so früh aufgestanden. Ich denke, dass das früher keine Frage war. Arbeiterbewegung, das mag schon sein. Ja, wir nicht. Ich möchte meinen Beitrag, also ich habe ein schriftliches Manuskript, das ist voll ausgearbeitet und steht jeder Mann und jeder Frau zur Verfügung, das ist kein Problem, aber ich habe natürlich nur 30 Minuten Zeit und daher ist es fast unmöglich, diesen ganzen Inhalt in kompletter Fülle durchzubringen. Mein Konzept, daher werde ich teilweise, um das zu beschleunigen, frei reden, aber dann, wo es notwendig wird, wo es um die Wortwahl geht und insbesondere vom Großmeister Marx, dann werde ich den O-Ton einschalten und werde ihn lesen, weil ich das nicht alles noch auswendig kann. Es wird schon noch kommen. Mein Beitrag hat zwei Aspekte. Auf der einen Seite verfolge ich die marktorientierte Wirtschaft in ihrem historisch-strukturellen Verlauf und verlängere den Kapitalismus sozusagen inspiriert und mit Marx bis zu seinem Ende wo dann nach seiner Auffassung das Wertkonzept und damit die Institution des Marktes zusammenbrechen sollte. Unklar ist aber in dieser Version die Frage des Zeitpunkts, über den rätseln wir, und die genaueren Bedingungen, unter denen dieses Ende in der Geschichte erscheinen wird. Und wenn es erscheinen sollte, dann müssen wir es in Keimformen ja schon jetzt sehen können, weil sonst kommt es einfach erst im Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist die eine Sicht sozusagen, wo ich nur den Engel der Geschichte in der verkehrten Richtung lese und frage, wie könnte denn das vor sich gehen, dass der Kapitalismus sich ablöst. Aber auf der anderen Seite glaube ich, das wäre eher so ein systemtheoretisch automatisches Konzept. Der Kapitalismus wird selber an ein Ende kommen. Eine Möglichkeit wäre die Profitraten gegen Null, da habe ich eine andere Position. Die Profitraten werden nach mathematischen Auffassungen nicht gegen Null, sondern gegen einen irgendeinen endlichen Wert gehen. Okay. Ich werde versuchen, mich gerade halten und werde nicht zu ihm. Okay, genau. Gut. Also zwei Linien. Die erste Linie ist, ich lasse mich von der Geschichte mittreiben und versuche, den Kapitalismus bis zu seinem Ende zu verfolgen und das genauer aufzuweisen. Die zweite Richtung geht aber von Utopien aus, da ich nicht glaube, dass der Kapitalismus von selber zusammenbricht. Auch solche Konzepte wie dass die Profitrate gegen Null gehen würde, ist meiner Meinung nach ein mathematischer Fehler, den vielleicht der Marx selbst, und er hat das in den mathematischen Manuskripten über die Analyse des Grenzwertbegriffes in der Mathematik, meine ich, reflektiert. Er dürfte dann noch drauf gekommen sein, aber es war wahrscheinlich zu spät, um das ganze Lebenswerk zu revidieren. Also ich glaube eher daran, dass der Kapitalismus nur durch aktive Menschen, die sich in freier Assoziation zusammentun, zu seinem Ende kommt, und dazu braucht es Utopien. Und das wäre der zweite Teil meines Beitrags, in Beispielen eine solche Möglichkeit aufzuweisen, wo ich aber nicht mehr sicher bin, ob ich dazukomme. Außerdem ist es nicht ganz so wichtig, es gibt viele Utopien und wir werden einige andere ja auch, und unter anderem das bedingungslose Grundeinkommen, ohne dies genauer diskutieren. Also ich gehe sozusagen in den ersten Teil hinein und sage, im Konzept der marxistisch inspirierten Analyse der Geschichte können wir von einer Gesellschaftsformation ausgehen, die wie alle anderen vor ihr früher oder später ihrem Ende zustrebt. Die Gesellschaftstheorie sollte aber hilfreich dabei sein, aus den Anfängen und dem Werden einer Formation zu lernen und Tendenzen aufzuzeigen, die das Ende ankündigen bzw. über die gegenwärtige Formation hinausweisen. Zentrum der gegenwärtigen Gesellschaftsformation ist die kapitalistische Ökonomie, und ich bin jetzt ganz kurz, die durch Warenproduktion und Märkte, durch Privateigentum an Produktionsmitteln, durch die Trennung der Menschen in eigene der Produktionsbedingungen und in lohnabhängige, und vierterseits durch die Entscheidung über die Verwendung des Mehrprodukts durch eine Minderheit charakterisiert ist. Im ersten Band des Kapitals hat Marx die theoretischen Grundlagen gelegt, und zwar auch auf werttheoretischer Grundlage entwickelt. Die Frage der Methode ist allgemein bekannt. Marx ist nämlich vom Abstrakten zum Konkreten hochgestiegen. Und er sagt zum Beispiel, ich zitiere und lese, sobald diese einzelnen Momente mehr oder weniger fixiert und abstrahiert waren, begannen die ökonomischen Systeme, die von dem Einfachen wie Arbeit, Teilung der Arbeit, Bedürfnis, Tauschwert aufstiegen, bis zum Staat, Austausch der Nationen und Weltmarkt. Das Letzte ist offenbar die wissenschaftliche richtige Methode. Und ich folge diesem Hinweis mit meinen schwachen Kräften, indem ich vom Abstrakten zum Konkreten mit einem wissenschaftlichen Nebenziel aufsteige, indem ich nämlich letztlich diese verschiedenen Abstraktionsstufen einer mathematischen Beschreibung zugänglich mache, die den Vorteil haben, einerseits die den Vorteil hat, dass man ein präziseres Verständnis der Situation kriegt, auf der anderen Seite aber auch empirisch messen kann, ob die Theorien einigermaßen valide sind. Ich gebe jetzt den Überblick meiner Sicht des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten, wobei ich ganz unten bei der physischen Basis anfange, wo die Gebrauchswerte liegen. Die Gebrauchswerte fallen in diesem Fall noch vom Himmel. und enthalten Aspekte von Stoffenergien, also die ganze ökologische Dimension, aber natürlich auch die lebendige Arbeitskraft. Und von dort aufsteigend verlaufe ich mit meinem Bild idealtypisch vereinfacht logisch-strukturelle Schichten, die eine Entsprechung in der heutigen Realität besitzen. Ich lasse mich hier jetzt nicht auf den Streit zwischen logischem und historischem ein. Ich denke, dass man auch ohne diesen Streit gelöst zu haben, damit nützliche wissenschaftliche Arbeit machen kann. Auf der Ebene 2 treten, und das ist eine Geschichte eigentlich der Kommodifizierung, die ich hier beschreibe, treten Gütermärkte in Erscheinung. Die Gebrauchswerte werden in diesem Fall idealtypisch und Kapitalband 1 folgend als Arbeitsprodukte der kleinen Warenproduktion betrachtet. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich auf diese Weise Preissysteme ausrechnen kann, ganz empirisch und konkret anhand österreichischer Daten, die ich mit der Theorie von Marx konfrontieren kann und kann fragen, wie weit gibt es da eine Übereinstimmung oder nicht. Ohne Märkte würden die Waren auf den Status des Gebrauchswerts zurückfallen. Und jetzt kommt meine Interpretation von Märkten. Sie stellen sozusagen ein jüngstes Gericht dar, das in wirtschaftliche Zusammenhänge übertragen wurde. Der Markt zeigt, wie Gott im Jenseits den Produzentinnen, wie gut sie im Vergleich mit ihren Konkurrentinnen produzieren. Er verweist sie entweder in die Hölle des Schuldturms, beziehungsweise der Insolvenz, oder er führt sie ins Paradies der ökonomisch Wohlhabenden. Dadurch gibt es aber bei Märkten, in traditionellen kompetitiven Märkten, das ist wichtig, wenn die Märkte verzerrt sind, funktioniert das nicht mehr so gut, wird eine gesellschaftliche Dynamik in Richtung höherer Effizienz der Produktion erzeugt. Mittels technischer oder organisatorischer Veränderungen können sich die besseren Produzentinnen im Konkurrenzkampf durchsetzen. Es werden aber auch Basisinnovationen angeregt, die neue Märkte schaffen. Und jetzt werden wir uns ein bisschen mit der Frage des Wertes in Zusammenhang mit Märkten beschäftigen. Auf Märkten ist natürlich neben des Unterscheidungsmerkmals der Qualität, jetzt nicht im philosophischen Sinn gemeint, sondern ob das gute oder schlechte Qualität ist, ist der Preis das zentrale Unterscheidungsmerkmal. Er ist empirischer Ausdruck der Verhältnisse der arbeitenden Menschen zueinander, der im Arbeitswert seine Grundlage hat. Der Arbeitswert lässt sich, wie auch die Naturgesetze, nur unter bestimmten restriktiven Bedingungen ableiten. Wenn zum Beispiel, und ich vergleiche jetzt wieder mit meiner Haus- und Hofdisziplin mit den Naturwissenschaften, wenn zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft, alle Körper fallen gleich schnell, am Beispiel eines Steins und einer Vogelfeder nachgewiesen werden soll, empirisch, ich habe einen Stein und eine Feder in der Hand, dann werde ich bemerken, dass die beiden nicht, wie das Gesetz der Schwerkraft es vorschreibt, gleich schnell fallen, sondern unterschiedlich. Da ist genau eine Position eingenommen. Das Gesetz der Schwerkraft ist auf einer abstraktesten Ebene angesiedelt, so wie Marx das auch in seiner eigenen Disziplin dann verlangt. Und dort kann man aber jetzt nicht erwarten, dass die empirischen Vorhersagen, die bloß auf diesem blanken, abstrakten Gesetz basieren, mit den empirischen Tatsachen übereinstimmen. Wie man sieht, braucht man dann zum Beispiel Strömungslehre oder Reibung oder sonstige weitere zusätzliche Bedingungen, um vom Abstrakten zum Konkreteren aufsteigen zu können und eine vernünftigere Prognose zu wagen. Mein Bild sollte andeuten, dass ich quasi mich der Realität auf der obersten Ebene Schritt für Schritt nähere, dabei immer meine Theorie erweitere und modifiziere, um schließlich zu einer auch empirisch verbesserten Erklärung der jetzigen Situation zu erreichen. Das heißt aber auch, wenn ich mich jetzt auf Arbeitswerte kapriziere, wie sie zum Beispiel von Cockshott, Cocktail und Dieterich versucht werden, zu normativen Fragestellungen zu wenden, die Arbeitszettel von früher wären vielleicht eine andere Möglichkeit gewesen, dann darf man nicht erwarten, dass man mit einem solchen Konzept die gegenwärtige kapitalistische Preissituation prognostizieren könnte, weil ihm das noch auf einer zu abstrakten Ebene läuft. Und ich meine auch und habe darüber geforscht, dass das sogenannte Transformationsproblem, der Übergang von meiner Ebene 2 der kleinen Warenproduktion zum Konkurrenzkapitalismus ebenfalls auf einer sehr, sehr abstrakten Ebene liegt. Vor allem, weil es zum Beispiel schon bei Marx nicht die Änderung in der Zahl der Gebrauchswerte, die einbezogen werden durch die Preisänderungen und ihre Veränderung, davon wird abstrahiert. Es gibt daher ein konkreteres Transformationsproblem als Fragestellung gelöst, wo dann nicht mehr eine, sondern komischerweise zwei Lösungen rauskommen. Eine, die mit Massenproduktion und Billigpreisen verbunden ist, immer Ausgleichung mit Profitraten als Ergebnis, und die andere mit einer Hochprofitlage, wo die Bevölkerung nicht sehr profitiert, sondern arm bleibt. Schon in der Frühzeit der Menschheit erzeugten die Menschen füreinander Güter und Dienste, entweder in Familien oder im Stammesverband oder später arbeitsteilig über Märkte. Ich sehe die Arbeit in diesem Sinn als eine Art Fürsorge füreinander, die sich dann im Preis ausdrückt. Obwohl die Menschen durch die Arbeitsteilung voneinander getrennt wurden, blieben sie über den Austausch und über den Markt aneinander gebunden. Und das Geld ist die dazugehörige gesellschaftliche Konstruktion, die auf diese wechselseitige Bindung der Menschen untereinander verweist. Man könnte formulieren, dass die ungeheure Warensammlung, die im Band 1 Kapital erwähnt wird, Ergebnis der Arbeitszeit ist, die die Menschen zum wechselseitigen Wohl direkt und indirekt verausgabt haben. Aber wenn wir genauer hinsehen, sehen wir, auch wenn diese Warensammlung in Summe der gesamten Arbeitszeit und damit auf der beobachtbaren Ebene einer bestimmten Preissumme entsprechen sollte, ist damit weder die Gleichheit der individuellen Arbeit ausgesprochen, noch die normativ wertmäßige Zuordnung einer Arbeitsstunde. Durch den Begriff abstrakte Arbeit wird von Marx, meine ich, ein Werturteil eingeführt, das nicht selbstverständlich ist, aber das vielen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Gleichheit entspricht. Auch in diesem Sinn, auf das lege ich Wert, ist die Zuschreibung des Wertes einer Ware eine gesellschaftliche Konstruktion. Ich gehe jetzt auf die nächste Ebene 3. Mit der Ebene 3 kommt der Konkurrenzkapitalismus in Sicht. Eine neue Klasse tritt auf, die im Besitz der Produktionsmittel steht und mit ihr der Arbeitsmarkt, also eine neue Ware, ein Prozess, der für England in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Karl Polanyi, einem exilierten Österreicher, 1944 beschrieben wurde in der großen Transformation. Aus dieser Sicht, aus der Sicht der Werttheorie wird damit der Band 1 des Kapitals verlassen. Die kapitalistischen Unternehmungen treten in Konkurrenz zueinander, was zu einer Kapitalwanderung in Richtung höherer Profitraten und schließlich zur Herstellung einer gleichen durchschnittlichen Profitrate führen sollte, sagt Marx. Dieser Übergang in der Geschichte als schon das erwähnte Transformationsproblem beschrieben. Was ist das Ergebnis dieses Prozesses? Ein idealtypisches Gleichgewicht in der Ökonomie, in dem die Arbeitswerte als preisbestimmende Struktur durch ein System von Produktionswerten ersetzt werden. Marx hat diesen Vorgang Wertmodifikation genannt. Und an der idealtypischen Oberfläche erscheinen dann auf Ebene 2, wo noch die Arbeitswerte waren, auf Ebene 3 die sogenannten Produktionswerte oder Produktionspreise, wie er sie genannt hat. Die Dimension von Werten, und da möchte ich auf das ja immer wieder kommende Problem zwischen Werten und Preisen eingehen, die Dimension der Werte, was in den naturwissenschaftlichen Zusammenhängen immer eine wichtige Frage ist, welche Dimension man gibt oder welche Qualität die einzelnen Variablen haben, ist dabei immer die gesellschaftlich notwendige durchschnittliche Arbeitszeit, während die Dimension der Preise einfach Währungseinheiten sind. Und das kann man ineinander umrechnen mit einem Umrechnungsfaktor, der sich aber im Laufe der Jahre ebenfalls ändert. Ich habe das für Österreich auch nachgewiesen. So, jetzt ist aber die Frage, wie weit ist die Marx'sche Analyse für konkrete Volkswirtschaften hinreichend differenziert? Und diese Frage zu beantworten, folge ich einer Theorie, dass die Arbeitswertpreise durch die Modifikation auf die kapitalistische Ebene, Ebene 3, den Güterpreisen proportional sind. Dabei gibt es aber zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wenn man die heute sehr wichtige Sphäre der Dienstleistungen ansieht. Und einer sitzt da oben, hat eine andere Ansicht, aber ich möchte sie trotzdem ausbreiten, dass nämlich die also zwei Gruppen von Arbeitstätigkeiten gibt, die einen, die mehr Produkt tatsächlich erzeugen können und die anderen, die das nicht tun. Und der Marx hat das, aber auch der Adam Smith hat das reflektiert, und jetzt extemporiere ich, damit ich die Zeit wieder abkürze, hat diese Unterschiede deutlich hervorgehoben. Der Smith hat geschrieben, ich zitiere, auch die Arbeit einiger angesehener Berufsstände in einer Gesellschaft ist, wie die Arbeit der Dienstboten, unproduktiv. Sie drückt sich nicht in einem dauerhaften Gegenstand oder verkäuflichen Gut aus, das auch nach abgeschlossener Arbeit fortbesteht und für das man später wieder die gleiche Leistung erstehen könnte. In die gleiche Gruppe muss man auch einige Berufe einreihen, die äußerst wichtig und bedeutend oder sehr anrüchig sind. Zum einen Geistliche, Rechtsanwälte, Ärzte und Schriftsteller aller Art, zum anderen Schauspieler, Clowns, Musiker, Opernsänger und Operntänzer. Wie die Deklamation eines Schauspielers, die feierliche Ansprache eines Redners oder der Ton eines Musikers, so geht auch die Arbeit der anderen in dem Augenblick unter, in dem sie entsteht. Marx ist hingegen bei seinem Begriff der produktiven Arbeit davon ausgegangen, dass er fragt, was ist denn im Kapitalismus das Wichtige für die produktive Arbeit? Und er sagt, die Wichtigkeit der produktiven Arbeit ist darin zu sehen, dass die Arbeit Profit vermittelt, würde ich sagen. Er sagt, dass man Profit für seinen Master erzeugt. Nun ist es aber mit dem Erzeugen eine solche Sache, weil in vielen Bereichen der Wirtschaft wird der Profit nicht erzeugt, weil kein Mehrprodukt erzeugt wird. Ich kürze jetzt die lange Geschichte ab und sage meine Schlussfolgerung. Sie wissen, dass die Frage produktive, unproduktive Arbeit auch in den sozialistischen Ländern ausführlich diskutiert und umstritten war. Ich habe eine Studie von der Österreichischen Nationalbank damals noch durchführen können, wo auf DDR-Boden dann über die Akademie der Wissenschaften, das sind 14 Länder oder so, sind untersucht worden, wie sie die Frage produktive, unproduktive Arbeit in den volkswirtschaftlichen Systemen angeht. Und es ist rausgekommen, dass es keine gleichen Länder gibt. Die einen rechnen die Gesundheit produktiv, die anderen, ich weiß nicht, den Transport zu produktiv und so weiter und so fort. Und die Schulen, die Bildung, das ist alles dann teilweise produktiv, unproduktiv gerechnet worden. Und mein Eindruck war, es gibt kein geeignetes Kriterium des Unterschieds. Und ich sage Ihnen einfach die Ergebnisse langjähriger Forschungsarbeit in wenigen Sätzen. Ich glaube, der springende Punkt ist zu sehen, wenn man drauf schaut, wird in einem Bereich ein Mehrprodukt produziert, und zwar durchaus in physischer, traditionell stofflicher Form. Wenn das der Fall ist, dann ist es eine Arbeit, die im Sinn von Adam Smith produktiv ist, im Sinn von Marx aber noch nicht eindeutig festgelegt ist, weil darauf ankommt, unter welchem Herrn diese Produktivität erstellt wird. Wenn das nämlich ein Kapitalist ist, der diese Arbeiter ausbeutet, dann ist es für ihn im Sinn von Marx produktiv, weil nämlich ein Mehrwert erzeugt und angeeignet wird. Das ist das produktive Konzept von Marx. Während der Smith auch, der Marx hat ihm vorgeworfen, im Band 26.1 hat er vorgeworfen, dass er eine zwieschlächtige Definition hat. Und das ist richtig, aber der Marx hat daraufhin auf die zweite Seite des produktiven oder Unproduktivitätsbegriffes, hat er mehr oder weniger nur polemisch reagiert, und die erste Seite hat in den Himmel gehoben. Und ich würde sagen, mit Leontief kann man zeigen, dass, und mit Adam Smith kann man zeigen, dass beide Bestimmungen, die Marx und Smith getroffen haben, richtig sind. Sie haben einen harten Kern, den man nicht wegdiskutieren kann, der gemeinsam ist. Der Marx sagt, Mehrwert muss produziert werden und dann von einem Kapitalisten angeeignet, dann ist es produktiv. Der Mehrwert kann aber nur dann produktiv, kann nur erzeugt werden, wenn ein Mehrprodukt erzeugt wird. Ohne Mehrprodukt kein Mehrwert, ohne Mehrwert kein Profit. Und insofern passen die beiden Bestimmungen zusammen, dass nämlich das eine in Richtung der stofflichen Seite entwickelt wurde vom Adam Smith, während das andere in Richtung der Wert- und Preis- und Profitseite entwickelt wurde. Und wenn Sie heute volkswirtschaftliche Tafeln über die Investitionsrechnungen anschauen, dann werden Sie sehen, dass in den Bereichen, wo die Dienstleistungen stehen, in der Investitionsgütermatrix, wo gesagt wird, welche Investitionsgüter werden von welchen Branchen erzeugt, dann stehen in den Dienstleistungssektoren normalerweise lauter Nullen. Das heißt, es ist unproduktiv im Sinn von Smith, während in den Spalten, wo die Investitionsgüter über Profite angeeignet werden, stehen keine Nullen, das heißt produktiv im Sinn von Marx. Wir haben an der WAPE-Konferenz, ich weiß nicht, ob Sie die WAPE kennen, wenn nicht, dann wäre es höchste Zeit. Das ist die World Association of Political Economy. Die haben wir 2006 in Shanghai miteinander gegründet, mit Chinesen, Amerikanern und so weiter. Das ist ein Bild aus Mexiko, was Anlass der Konferenz im vorvorigen Jahr eine Büste aufgestellt wurde, wo man auf der einen Seite den Marx sieht, auf der anderen Seite den Smith und dazwischen die unproduktive Arbeit von mir, die an dem Thema. Gut. Ich habe 15 Minuten hinter mir. Ja. Ich weiß, es geht gleich weiter. Ich kann daher beschleunigen und frage jetzt, unter diesen Voraussetzungen stimmt dann die Arbeitswerttheorie? Und ich zeige Ihnen die Ergebnisse, ich kürze alles ab, Sie können es genauer nachlesen. Ich kürze ab, was bei meinen Arbeiten herausgekommen ist. Sie sehen, ich habe die Arbeitswertrechnung modifiziert in der Form von Wassily Leontief, einem Ökonomie-Nobelpreisträger, bei dem ich eine Zeit lang war, habe ich sozusagen in empirische Formeln gegossen. Und was Sie hier sehen, ist quasi die Anpassung oder Übereinstimmung der marxistischen Theorie und ihrer Prognose mit der Wirklichkeit der jeweiligen Jahre. Und die Übereinstimmung heißt, dass nachdem ich ja nicht nach einzelnen Waren, wie manche Leute glauben, dass man das machen könnte, aber das sind Hunderttausende von Waren und weiß nicht, Cottrell, die glauben, dass das geht, über einen Computer einen Sozialismus einzuführen. Der Chavez hat auch Dieterich die kalte Schulter gezeigt, soweit ich weiß. Jedenfalls ist die Frage, wie weit ist die Arbeitswerttheorie in empirischer Übereinstimmung? Und auf der Ebene 2 meines Dreiecks sind die ersten zwei Spalten mit Arbeitswert klassisch und Arbeitswert stofflich zu sehen. Da kriegt man einen Korrelationskoeffizienten, das ist das Maß für die Übereinstimmung. Der Korrelationskoeffizient ist plus 1, wenn alle Daten proportional zur Wirklichkeit sind, also alle Prognosen mit der Wirklichkeit voll übereinstimmen. Ob das jetzt alle die Hälfte nur sagen oder dreimal zu viel sagen, ist egal, aber die Richtung muss immer die gleiche sein. Und damit ist plus 1 ist sozusagen eine ideale Prognose. Minus 1 heißt, es geht überall ins Gegenteil. 0 heißt, die beiden Reihen, die Prognosewerte und die Wirklichkeit verhalten sich, wie wenn man sie gewürfelt hätte. Da ist keinerlei Zusammenhang. Und Sie sehen, die Arbeitswerte nach Marx bringen immerhin für Österreich bei 57 Branchen und dann später bei 75 Branchen, wo ich die Produktionspreise oder heute Produktionswerte in der Volkseinkommensrechnung mit den berechneten Arbeitswertpreisen vergleiche, bringen immerhin 0,87, 0,89, 0,88 an Erklärungskraft. Wenn man das quadriert, braucht man auch das 64, 0,64, kann man sagen, ungefähr 2/3 der sogenannten Varianz der Schwankungen in den Daten wird durch diese Prognose erklärt. Immerhin 2/3. Und das ist in bürgerlichen ökonomischen Theorien, würde ich sagen, schon ein ganz ein gutes Ergebnis. Und da sind die beiden Methoden, also alle Produktionsbereiche sind wertbildend unter der Annahme. Das ist die erste Spalte, die zweite ist meine Modifikation, wo nur die stofflichen Bereiche wertbildend sind, alle anderen kein Mehrprodukt, keinen Mehrwert erzeugen. Sind vergleichbar schlecht. Ich meine, 2/3 geht noch. Aber wenn ich jetzt modifiziere, Produktionspreise berechne, wo die Arbeitszeiten nicht mehr die Preise bestimmen, sondern die Größen des vorgeschossenen Kapitals, dann steigt der Korrelationskoeffizient sprunghaft an. Marx selber hat im Band 2 diesen Übergang mit einem Schritt gemacht. Er hat Profitraten gesamt ausgerechnet und hat sie aufgeteilt auf die einzelnen Sektoren nach Maßgabe des vorgeschossenen Kapitals. Und da kommt er schon, wenn man diese Theorie verwendet, kommt man immerhin auf 0,92 von 0,8 irgendwas. Und das ist schon besser. Aber wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass die Inputpreise und die Outputpreise, wie das Bortkiewicz vorgeschlagen hat, mit der gleichen Methode berechnet werden sollen, dann geht sprunghaft in die Höhe und man kommt auf 0,98. Und das sind Werte, und das ist also wirklich kein Schmäh, und das ist stabil über 4 Jahre. Das kann die bürgerliche Ökonomie Nie und nirgends. Und dabei bin ich, wie in meinem Diagramm mit dem Dreieck dargestellt, bin ich erst sozusagen auf der dritten Annäherungsstufe an die konkrete Situation. Und insofern, glaube ich, sollte man diese Arbeitswerttheorie in der modifizierten Form weiter Augenmerk darauf richten und mehr mit verstärkter Forschungsarbeit betreiben. Aber das ist natürlich nicht der revolutionäre Aspekt, sondern es ist der wissenschaftlich explorierende Aspekt, wie man den Kapitalismus erklären könnte. Aber natürlich geht das auf dieser Grundlage relativ schön. Ich kehre jetzt wieder zurück zum ersten Punkt. Oh, Entschuldigung, es war verkehrt Richtung. So. Ich gehe nur noch die nächsten Sektoren ganz kurz durch. Inspiriert vom Hilferding kommt die Schicht des Finanzkapitalismus, wo Geld und Kredit eine Rolle spielt und zu Waren werden können. Sie sehen wieder eine neue Schicht von Waren. Dann kommt der staatsmonopolistische Kapitalismus vom Lenin inspiriert, wo der Staat eine wesentliche Rolle spielt und durch Steuern, Transfers, Sozialversicherung und so weiter ebenfalls die Werte modifiziert, weil ja diese Steuern in die Preise eingehen. Und damit sind alle diese Schichten mit unterschiedlichen Modifikationen der Werte verbunden. Und die allerletzte, und die verdanke ich dem Ulrich Busch, den Finanzmarktkapitalismus, der also jetzt die Gegenwart charakterisiert. Und neue Kommodifizierungsmöglichkeiten bietet. Und zwar ist es jetzt, da komme ich dann vielleicht gar nicht mehr dazu, da geht es um Kommodifizierungsprozesse, die durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien möglich wären, die aber gleichzeitig den Anlass geben für neue marktferne Produktionsaktivitäten. Und da komme ich sicher nicht mehr dazu. Ich gehe jetzt nur noch in den letzten Abschnitt, ich habe noch 9 Minuten auf die halbe Stunde. Und frage mich, wie kommt die auf den Tauschwert runde Produktion, Marx Zitat, an ihr Ende? Marx hat diese Bedingungen in den Grundrissen beschrieben. Wir haben uns gestern gestritten, ob das um Seite 400 oder Seite 500 abspielt, das Maschinenfragment. Aber ich finde jedenfalls, er zeigt in den Grundrissen, ich meine in einer genialen Art und Weise und in prophetischer Form die Entwicklung der nächsten 150 Jahre, zeichnet er nach. Und jetzt bitte ich Sie um Geduld, ich widme ungefähr 5 Minuten den Worten des Meisters. In den Produktionsprozess des Kapitals aufgenommen, durchläuft das Arbeitsmittel verschiedene Metamorphosen, deren letzte die Maschine ist oder vielmehr, und jetzt kommt's, ein automatisches System der Maschinerie, in Klammer, System der Maschinerie, das Automatische ist nur die vollendetste, adäquateste Form derselben und verwandelt die Maschinerie erst in ein System. In Bewegung gesetzt durch einen Automaten, bewegende Kraft, die sich selbst bewegt. Dieser Automat, bestehend aus zahlreichen mechanischen und intellektuellen Organen, der Arbeiter wird anhängen, sodass die Arbeiter selbst nur als bewusste Glieder desselben bestimmt sind. Die Maschine erscheint in keiner Beziehung als Arbeitsmittel des einzelnen Arbeiters. Ihre Differenz als Spezifika ist keineswegs wie beim Arbeitsmittel, die Tätigkeit des Arbeiters auf das Objekt zu vermitteln, sondern diese Tätigkeit ist vielmehr so gesetzt, dass sie nur noch die Arbeit der Maschine, ihre Aktion auf das Rohmaterial vermittelt, überwacht und sie vor Störungen bewahrt. Die Produktivkraft der Gesellschaft ist gemessen an dem Kapital fix. Der Arbeiter erscheint überflüssig, soweit seine Aktion nicht bedingt ist durch das Bedürfnis des Kapitals. Und jetzt kommt der Satz, der über der Tagung stehen sollte, in demselben Maß wie die Arbeitszeit, das bloße Quantum Arbeit durch das Kapital als einziges wertbestimmendes Element gesetzt wird, in demselben Maße verschwindet die unmittelbare Arbeit und ihre Quantität als das bestimmende Prinzip der Produktion, der Schöpfung von Gebrauchswerten und wird sowohl quantitativ zu einer geringeren Proportion herabgesetzt, wie qualitativ, als ein zwar unentbehrliches, aber subalternes Moment, gegen die allgemeine wissenschaftliche Arbeit, die technologische Anwendung der Naturwissenschaften nach der einen Seite, wie gegen die aus der gesellschaftlichen Gliederung in der Gesamtproduktion hervorgehende allgemeine Produktivkraft, die als Naturgabe der gesellschaftlichen Arbeit, in Klammer, obgleich historisches Produkt, erscheint. Die Reduktion der notwendigen Arbeit bei der Produktion eines bestimmten Gegenstandes ist wichtig, weil das Kapital hier, Zitat, ganz unabsichtlich die menschliche Arbeit auf ein Minimum reduziert, die Kraftausgabe. Dies wird der emanzipierten Arbeit zugutekommen und ist die Bedingung für ihre Emanzipation. Ich glaube, das darf man nicht nie vergessen. Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, jetzt kommt das Zitat, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert das Maß des Gebrauchswerts. Damit bricht die auf den Tauschwert ruhende Produktion zusammen. Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch, es vermindert die Arbeitszeit in der Form der notwendigen, um sie zu vermehren, in der Form der überflüssigen, setzt daher die überflüssige in wachsendem Maß als Bedingung, question de vie de mort, für die notwendige. Nach der einen Seite hin ruft es also alle Mächte der Wissenschaft und der Natur, wie der gesellschaftlichen Kombination des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöpfung des Reichtums relativ unabhängig zu machen von der auf sie angewandten Arbeitszeit. Nach der anderen Seite will es diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit, sie einbannen in die Grenzen, die erheischt sind, um den schon geschaffenen Wert als Wert zu erhalten. Die Produktivkräfte und gesellschaftlichen Beziehungen, beides verschiedene Seiten der Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums, erscheinen dem Kapital nur als Mittel und sind für es nur Mittel, um von seiner bornierten Grundlage aus zu produzieren. In Fakt aber sind es die materiellen Bedingungen, um sie in die Luft zu sprengen. Und jetzt seine Tendenz aber immer einerseits disposable time zu schaffen, andererseits zu convert it into surplus labor. Und dann, es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die disposable time, das Maß des Reichtums. Und ich würde sagen, damit spricht der Marx eine völlige Wende in Abkehr von der auch heute noch existierenden bürgerlichen Ökonomie aus und setzt ein neues Ziel. Er zeigt zwar, dass die Disposable Time erweitert und vergrößert wird, nur äußert sie sich in Form von Arbeitslosigkeit, vielleicht in Form von Arbeitszeitverkürzung, aber das ist, nicht, das ist ein Nebenziel der Ökonomie. Während wenn diese eingeengte Form, die Zwangsjacke des Kapitalismus abgestreift würde, sodass das Mehrprodukt insgesamt den Arbeitern zur Verfügung stünde, in welcher Form auch immer, dann gibt es ganz andere Möglichkeiten, für die Disposable Time diese weiterzuentwickeln. Meine These, und jetzt kommt wieder was von mir aus meiner eigenen empirischen Arbeit, ich habe noch 3 Minuten, es geht sich gerade aus. Meine These ist, dass der heutige Kapitalismus, und da kehre ich zurück zu den Überlegungen produktive und unproduktive Arbeit, eine Tendenz zu einem wachsenden Anteil an unproduktiver Arbeit am gesamten lebendigen Arbeitszeitaufwand im Sinn von Adam Smith zeigt. Das Spiegelbild dieser Aussage ist, also ich sage nur dazu, ich glaube eben nicht an die These von die Profitrate geht gegen Null und daher löst sich der Kapitalismus auf, sondern ich bin eher der Meinung, dass die unproduktive Arbeit sich laufend ausdehnt, unproduktiv im Sinn von Adam Smith, in der kein Mehrprodukt erzeugt wird. Und daher muss aber, wenn diese unproduktive Arbeit kapitalistisch ausgenutzt werden würde, müssen dort Profite möglich sein. Die Profite können aber nur dann entstehen, wenn das Preissystem so modifiziert wird, dass die Warenproduktion, wo das Mehrprodukt erzeugt wird, verbilligt wird und die Preise in den anderen Sektoren verteuert werden, damit die Kapitalisten im Dienstleistungsbereich jedenfalls investieren können. Und wenn man annimmt, dass die Profitraten sich ausgleichen, was nicht empirisch nicht der Fall ist, wie Fayum und Machova vor 25, 30 Jahren gezeigt haben. Aber es ist immerhin eine interessante Tendenz, an der man sich halten könnte, als idealtypischer Vergleich zur Wirklichkeit. Dann muss man sagen, der Übergang zu einer Situation, wo der Wert sich verabschiedet hat, ist damit verbunden, dass die unproduktive Arbeit unglaublich zunimmt, im Vergleich zu den produktiven Sektoren. Und wir sehen den Prozess mit ungefähr 2/3 der Arbeitszeit, die verausgabt wird, im Kommen. Und das bedeutet nach meiner Interpretation, dass in diesem 2/3 auf der Ebene der Wertbildung kein Wert mehr erzeugt wird. Der wird durch die, ich würde sagen, durch die Klammer der Preise, die von der Warenproduktion vorgegeben, aber umverteilt werden müssen, wird dieser Anschein des Wertes künstlich gegeben Und auf dieser Grundlage wird früher oder später, nachdem die realen Situationen herangereift sind, bei einer Veränderung in den Produktionsverhältnissen dieses Kartenhaus zusammenbrechen. Ich höre jetzt auf, es sind genau 30 Minuten. Dankeschön.